Abschnitt 29 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der sterbende Schwan, Teil 5. Der Kampf war heftig, aber kurz. Absaloms Truppen wurden aufs Haupt geschlagen, zersprengt. Das Waldgestrüpp war verhängnisvoll, fraß noch mehr als das Schwert. Panischer Schreck, wüste Verwirrung. Der König floh als einer der Ersten, sein scheuendes Maultier raste unaufhaltsam querwald ein. Die Zweige einer Terebinte verfilzten sich in den durch den raschen Ritt aufgewirbelten langen offenen Haaren. Noch hielten die klammernden Füße des Hochgeschnellten die Gruppe des Mulus, aber bald riss sich das toll gewordene Tier los. Absalom hing frei im Geäst des Baumes. Er tastete, griff, zerrte sich zu befreien. Jeder Versuch war vergeblich. Irre Gedanken durchzuckten das Hirn des qualvoll Gepeinigten. Ahithophel, hätte ich ihm gefolgt? Husai muss hingerichtet werden. Jetzt erkenne ich es klar. Er ist ein Verräter. Hätte ich doch David lieber heimlich ermorden lassen, statt offen von ihm abzufallen. Hört denn niemand meinen Ruf um Hilfe? Wo sind die Hunde, die Schmeichler, die Verfluchten? Amasa, auch ein Betrüger, ist alle Welt nur so lange königstreu, als sie sich Gunst erhofft? Den Leibfriseur will ich foltern. Wie konnte er mich in den Feldzug mit wallenden Locken reiten lassen? Überhaupt, die ganze Mode ist unsinnig. Sie muss von Grund aus geändert werden. Ein Edikt will ich erlassen. Jedermann muss bei Todesstrafe glattschädlich gehen. Ja, ein Edikt. Wenn ich nur schon von dem verwünschten Baum los wäre, das brennt und reißt wie Molochs Ofenfeuer. Er heulte vor Schmerz. Dann verstummte er, denn plötzlich überfiel ihn jähe Angst, er könnte Feinde heranlocken. Das Herz stand ihm still. Sie würden es doch nicht wagen, sich an ihm zu vergreifen? Er war der Gesalbte des Herrn. Und wenn selbst, immer blieb er doch der Kronprinz des Königs Sohn. Der König weinte, der König winselte. Auch Könige haben Nerven, sind Fleisch und Blut wie jeder arme Teufel, werden in Lust erzeugt, nackend geboren, haben Hunger, Durst, hohle Zähne, Koliken und erdulden erbärmlichen Schmerz, wenn ein Baum sie unehrerbietig an den Haaren packt und nahezu skalpiert. Absalom verlor die Besinnung und wurde ohnmächtig. Der Waldvogel aber, der in der Nähe seiner Lockenpracht sein Nest besaß und sehr empört und aufgeregt durch die wilden Schwankungen dieses unheimlichen Etwas gewesen war, das so plötzlich in seinen Frieden hineinsauste, beruhigte sich, als das Ungeheuer endlich sanft und still wurde. Erst zögernd, dann mutiger wagte er sich in die weiche, ölzarte Masse, die an seinen Zweigen hing, überlegte, ob er sich etwas davon für seine Nestpolsterung abpflücken könnte, zupfte, dreist und vorlaut, ließ sich keck und anmutig auf dem Haupt des Königs nieder, salbte es auf seine allerliebste, natürliche Weise und tirillierte ein Jubellied, begeistert über die Herrlichkeiten dieser schönen, wunderschönen, allerschönsten Welt. Schritte scheuchten ihn auf. Ein Mann kam durchs Gebüsch, entdeckte den Hängenden, schnitt ihn aber nicht ab, noch rührte er ihn an. Die Angelegenheit schien ihm sehr heikel. Er rannte zurück und meldete es Joab. Der machte ihm Vorwürfe, den Feind erschlägt man, wo man ihn trifft, Belohnung hätte gewinkt. Der Soldat verteidigte sich, er hatte Davids Weisung an die Feldherren mit angehört. Joab wurde ungeduldig, ließ ihn stehen und ging selbst hinzu mit drei Speeren und stach sie alle drei den im Winde leise schaukelnden Herrn König in die Brust. Seine Waffenträger rissen den Körper auf seinen Befehl von der Terebinte, mochte die Frisur dabei völlig zum Teufel gehen und Hautfetzen dazu, es kam nicht mehr darauf an. Der Gespießte und zu aller Vorsicht noch gänzlich Erschlagene wurde sofort in eine Grube geworfen. Steine auf ihn, ein mächtiger Haufen. So, das war erledigt. Das starre Rechts- und Rechtlichkeitsgefühl Joabs kam wieder ins Gleichgewicht. Er sandte einen Boten zu David. Also ergehe es allen Feinden des Königs, wie es dem Absalom ergangen ist, also ergehe es allen, die sich auflehnen gegen die königliche Majestät und darauf sinnen, ihr Übles zu bereiten.« David klagte und weinte, sonderte sich von den Seinen ab, stieg auf das Dach des Hauses, schritt jammernd in das Söllergemach und brummelte vor sich hin: »Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wollte Gott, ich wäre für dich gestorben, o Absalom, mein Sohn, mein Sohn!« Der Schwache und Eigensinn dieses Greises war unerträglich. Bathseba war machtlos, er beachtete sie heute gar nicht. Alles stahl sich scheu und verdrossen zur Seite. Das Greinen des Königs erfüllte die Luft, das Gerücht verbreitete sich durch die ganze Stadt, die Leute wurden kopfscheu, es wurde ein Tag des Leides. Das siegreiche Heer rückte an, ward betroffen, unsicher und bestürzt. Der König, dem sie Thron und Leben gerettet mit ihrer Hingabe, verschmähte ihr Werk, ehrte ihre Wunden, ihre Taten nicht, missbilligte sie und zürnte ihnen. Dies der Lohn für ihre Treue, ihren Mut, ihre Opfer, ihren Sieg? Ein verhülltes Haupt und der herzzerreißende Schrei: »Absalom, ach, mein Sohn Absalom!« Joab traf ein, trat entschlossen in den Palast. So ging das nicht. Das bedeutete die völlige Auflösung der Armee, und noch war man nicht am Ende. Mit allem Ernst und aller Energie redete er auf den fassungslosen David ein und bewog ihn, Haltung zu bewahren. Könige dürfen kein eigenes Leid tragen. Sie trauern nicht um Eltern, ihnen sterben keine Kinder. Steinerne Götzen ragen sie hoch über Menschenwehe und persönliches Empfinden. Der Ruch von sterbendem Fleisch erreicht sie, aber erschüttert sie nicht. Krankheit und Tod, selbst von den nächsten Angehörigen, liegen unter ihnen, sind außer ihnen. Der Anbetung zeigt sich unveränderlich immer der gleiche, unbewegte, unbewegbare Koloss. Das gleiche Lächeln, das gleiche Grinsen. Auch ihr eigenes Hinscheiden ist nur eine Episode. Der König ist tot, es lebe der König. Unsterblich ist er, immer der eine, immer derselbe, immer dasselbe. David riss sich zusammen, bewillkommnete die Truppen, dankte ihnen. Die Gefahr des Zerfalls war beseitigt. Bathseba strich an Joab vorüber. Ein milderes Gefühl bewegte sie. Er hatte sich an ihr versündigt, als er Absalom heimführte. Aber nun hatte er es einigermaßen gut gemacht. Die Tötung des Kronprinzen mit eigener Hand, die mannhafte Haltung gegenüber David, sie war bereit zu verzeihen, ihn zu begnadigen, gemeinsame Sache mit ihm zu machen. David konnte es nicht mehr lange treiben. Joab war nicht sehr viel jünger, aber stahlnervig, kraftgeschwängert, breit und federgelenkig. Bathseba fühlte sich noch in guten Jahren. Man könnte, man müsste. Ihr kleines, spitzes Zünglein feuchtete hurtig zwischen den gespitzten Lippen. Ihre Augenbrauen zogen sich zusammen. Joab sah sie gar nicht an, schritt vorüber. Weiberzeug war ihm gleichgültig, die ränkespinnende Bathseba ekelhaft. »Gut, gut, wie du willst, mein Freundchen. Hüte dich, wahre dich.« Man sandte zu Zadok und Abiatar. David wollte sich Juda wiedergewinnen, da war die Hilfe der Priester unentbehrlich. In Israel traf man schon Anstalten, den König nach Jerusalem zurückzuführen, man zankte sich nur noch um den Vorantritt. Aber David hing an seinem eigenen Stamm. Wenn Juda ihn auch verraten hatte, so schlugen doch die Herzen der Südmänner den gleichen Schlag wie das seine. Gegen den Willen Joabs und Abisais verhieß er allen Empörern, selbst dem Führer Amasa, Amnestie. Die Söhne der Zeruja tobten innerlich, sie spürten die Hand der Königin, die ihrem Ansehen den Nebenbuhler gegenüberstellte. Aber Joab schluckte die ihm zugefügte Beleidigung hinunter. Noch war Kriegsluft und Pflichterfüllung über allem, Sache über Person. Politisch war der Schachzug Davids klug, das ließ sich nicht verkennen. Die Ältesten von Juda sandten nach Manahaim und boten Frieden und Versöhnung an. Der Rückmarsch nach Jerusalem wurde angeordnet. Überall im Lande zuckten zwar noch die unruhigen Funken der Empörung. Die einmal aufgewühlte Masse hatte sich noch nicht wieder gesetzt. Die Erregung war zu stark gewesen. die Missstände der letzten Jahre so groß, dass das Volk nun seine Geduld einmal aufgerissen war, die Wundheit spürte wie eine blasige Flechte. Die Haltung der Hauptstadt war ungewiss. Aber man musste es wagen. Im abgelegenen Mahanaim war langes Verbleiben unmöglich. Am Jordan traf eine Gesandtschaft von Juda ein, den König über den Strom zu geleiten. Das war ein gutes Zeichen. Auch eine größere Zahl angesehener Benjaminiten hatte sich an der Landesgrenze eingefunden, den heimkehrenden Monarchen zu begrüßen. Ängstlich unter ihnen Simei von Bachurim. Heut war David kein Bluthund, kein heilloser Mann. Erfolg ist der Zauberstab der Böse in Gut verwandelt. Der Mann aus Sauls Geschlecht fiel vor David nieder, bettelte um Vergebung, krümmte und verbog sich und warf zu seiner Entlastung in die Waagschale, dass er als einer der Ersten sich einstellte. Abisai hob den Fuß. Wie einen Wurm wollte er den feigen Lumpen zertreten, der es gewagt hatte, den König in seinem Elend zu beflecken und zu verfluchen, und der jetzt wie ein Hund barmte und um den Brocken der Gnade kroch. Joab stimmte dem Bruder bei, aber wiederum hielt David ihren Zorn zurück. Er wollte keinen neuen Zwist, keine Unzufriedenheit an diesem Tage. Er hob Simei auf und schwur ihm das Leben zu. Die Feldherren wandten sich ab, ihr Verstand versagte. Diese Milde und Versöhnlichkeit machte sie krank, schwemmte sie auf, spritzte ihnen Galle ins Blut. Mit Palmenzweigen schlägt man keine Schlachten. Grausamkeit heißt das Gesetz des Kampfes. Den Feind muss man vernichten, nicht schonen. Zitternde Unterwerfung und heulende Angst sind das alleinige Fundament des Friedens. Die furchtbarste Kriegführung ist die beste. Sie kürzt ab und heftet abschreckend sich in das Gedächtnis der Nachkommen. Knie auf die Brust und Daumen aufs Auge. Wehe dem Besiegten. Auch Meribaal fand sich ein, auch ihm wurde verziehen. Er berief sich auf sein Gebrechen. »Deswegen, nur deswegen habe ich mich nicht dem König angeschlossen. Ziba lügt, wenn er behauptet, ich habe selbst auf Sauls Krone gehofft. Wie könnte ich auf solche verwegenen, unverschämten Gedanken kommen? Ist mir nicht David stets ein gnädiger Herr gewesen? Hat er mich nicht sogar an seine Tafel gezogen? Oh, ich habe Zeugen, getrauert habe ich, den Bart nicht gereinigt, meine Füße nicht gewaschen seit dem Tage, als mein König floh. Dieser schlechte Kerl, der Ziba, aber ich habe Zeugen, ich kann es beeiden.« Und er wies Bart und Füße vor. In der Tat, sie waren sehr schmutzig. David entschied auch hier in Milde. Der jämmerliche kleine Sohn seines edlen Vaters Jonathan, Enkel des großen Saul, war in seiner fast possierlichen Selbsterniedrigung, in seiner Bereitschaft, sich und seine Abstammung als Schemel unter Davids Füße zu schieben, leicht zu durchschauen und widerlich. Aber es sollte Frieden sein mit aller Welt. Auch den Sauliden verschonte der König, blies ihm sogar die Hälfte seines Vermögens, aber die andere Hälfte sprach er dem Ziba zu. Jedermann verstand den Sinn und die Absicht. Meribaal aber bedankte sich in überschwänglichen Worten, konnte sich gar nicht erschöpfen in Preis und Lob für des Königs Huld. Und mit diesem kläglichen und beschämenden Satyrspiel, mit der Feigheit, dem sklavischen Winseln, der gierigen Sorge um Leben und Besitz, schlug die Geschichte die Pforte hinter dem Drama des großen Königs zu. Nicht einmal in die dritte Generation reichten sein Geist, sein Mut, die Majestät seiner Gesinnung. Mit einem schrillen Missklang verschwand Sauls Geschlecht von der Bühne der Weltbegebenheiten. Aber unter all der kleinen Menschlichkeit gab es doch auch eine Erscheinung von Ehre und Würde. Barzillai, der in der Stunde schwerster Not als Freund sich bewährt hatte, geleitete den König bis an den Jordan, dann begehrte er Urlaub, heimzukehren in seine Stadt Roglim im Gilead. David wollte ihn nicht lassen, er bat, er befahl ihm, mitzuziehen nach Jerusalem, in seiner Umgebung zu bleiben. Er fühlte sich einsam unter den Seinen. Hier verspürte er Ehrlichkeit, Echtheit, Adel der Seele, Freundschaft, wie er seit den Maitagen seines Lebens, seit Jonathans Heimgang, sie nie wieder erfahren. Unter all den krummen Rücken, krummen Gedanken, die die Menschen vor Königs Augen kleiner machen, endlich ein gerader und eigenmütiger Stolz. Aber Barzilai verschmähte es, 80 Jahre der Unabhängigkeit einzutauschen gegen das Scheingold des Hofes. Seinen Sohn Chimham gab er, ungern genug, dem König mit. Er selbst kehrte heim, den Rest seines Lebens zu verbringen wie bisher, ein freier Mann auf seinem freien Boden. Zu sterben nicht in der lauten Fremde, deren Glanz ihn nicht verlockte, sondern in der heiligen Stille an der heiligen Stelle, die ihn seit langem schon erwartete, am Grabe seines Vaters, seiner Mutter. So nahm der greise König Abschied von dem greisen Edeling. Kaum konnte er sich losreißen. Den andern war er nur Ausbeute, Mittel ihres Ehrgeizes, ihres Strebens, ihrer wilden Begierden und frevelhaften Wünsche. Hier war Sammlung, Frieden und Zufriedenheit. Aber er war der König. Er hatte kein Recht auf Feiertag, kaum ein Recht auf Sehnsucht. Vorwärts, voran, immer das gleiche Spiel, der gleiche Tanz, solange die Glieder gehorchen, solange noch ein Atemzug die müden Lungen hebt. Lebe wohl, Barzilai, lebe wohl, Traum der Ruhe, lebe wohl, Leben. David betrat die Fähre und setzte über den Jordan. Das Echo der Bevorzugung von Juda war lautes Murren in Israel. »Wir haben den König gerettet. Warum stehlt ihr Abtrünnigen aus Juda und seine Gunst? Mit welchem Recht drängt ihr euch vor, wollt ihn in aller Eile mit Beschlag belegen und heimwärts führen?« Zungenfertig standen die Judäer dagegen. »Er ist unseres Blutes. Was begehrt ihr auf? Ihr fürchtet nur, dass wir schneller zu den Futterkrippen gelangen.« Aber noch haben wir nicht zu halten. Schlechtes Gewissen sprach aus ihnen, und die ungelenken Leute aus Israel bäumten sich auf. Der Norden ist größer, seine Bevölkerung zahlreicher als im Süden. Auf David haben wir besonderes Pfand durch die bewiesene Ergebenheit und Treue. Aber der Gewandtheit und dem Maulheldentum der andern waren sie nicht gewachsen, und Davids Sympathie war nicht auf ihrer Seite. Das Gewitter entlud sich, ehe der König Jerusalem erreichte. Der Benjaminit Seba weckte den Aufruhr von Neuem, predigte den heiligen Krieg, die Posaune der Empörung erscholl aller Orten und die alte, nie ganz gelöste Spannung sprengte jetzt die Fesseln. Republikanisches Feldgeschrei durchlief die Gaue des Nordens und Ostens. »Wir brauchen gar keinen König. Wir haben keinen Teil an David noch Erbe vom Sohn Isais. Ein jeglicher hebe sich zu seiner Hütte, o Israel!« Seba fand großen Anhang. Das Land im Rücken des königlichen Heeres stand in vollem Aufruhr. Die Front umzukehren und den Kampf aufzunehmen, war gefährlich. Man konnte zwischen zwei Feinde eingeklemmt werden. Der Rat entschied sich dafür, zunächst die Hauptstadt zu gewinnen. Sie erwies sich als freundselig. Die Priester hatten gut vorgearbeitet. Der Einzug erfolgte in aller Stille, es war Bruderkrieg gewesen, war's noch, niemand sollte sich gekränkt, in seiner Gesinnung beschnüffelt und vom Nachbarn mit Anzeigen bedroht fühlen. Vergebung, Verzeihung, Reue ist so gut wie Treue, Klammer auf, und man kann ja später Musterung halten, wenn erst die Masse gebändigt ist, Klammer zu. In Revolutionszeiten sind Versprechungen der Könige noch billigere Ware als sonst. Der Herrscher, der so schweres Leid erfahren, hat aber später als Nachkrankheit ein schlechtes Gedächtnis. An einem Königswort darf man nicht deuteln, aber es verhallt sehr schnell. Und Hochverräter haben kein Recht auf Gelöbnisse und Zusagen aus der Notzeit. Nur ein Geschehnis war schon jetzt unverzeihlich, obwohl es mehr dulden war als tun. Die 10 Kebsweiber hatten ihren Lohn für die ausgestandene Angst erhalten. Sie konnten sich nicht beklagen. Sie beklagten sich auch höchstens darüber, dass ihre Zeit der Prüfung so kurz gewesen. Sie hätten gern noch etwas längere Zeit für ihren König und Gatten Unbill ertragen von dem starken Jüngling Absalom. Das Leid der Wollust, die Wollust des Leidens. Sie waren einfachen Gemütes und kannten sich nicht so recht aus. Des Königs Spruch verdammte sie zu lebenslänglicher Witwenschaft. Ihr Leib sollte versiegelt sein von nun an bis zu ihrem Tode. Jedermann erschauerte über die Grausamkeit dieses Urteils und die starre Unerbittlichkeit der Manneswürde. Nur im Palast selbst lächelten alle, bis zur kleinsten Haremsmaus. Die Geste der Entsorgung stand dem alten Herrn ein wenig lächerlich. Sie tat den Kebsfrauen nichts Neues an, und es fiel manch Wort des Neides gegen sie von denen, die nicht für ihren König hatten leiden dürfen. Nun war es Zeit, mit Seba abzurechnen. Das Aufgebot erfolgte nur in Juda. Israel war zerwühlt, zerrissen. Die Mehrheit neigte zur Loslösung vom Reich und folgte Sebas Köder und Geheiß. Amasa sollte das Heer führen. Der angesagte Tag des Aufbruchs kam. Amasa blieb aus. David verzweifelte. Sollte seine Politik falsch gewesen, Amasa in heimlichem Einverständnis mit den Feinden sein? Hätte er das Wort »einmal Verräter, immer Verräter« besser beherzigen sollen? Jetzt wandte er sich an die übergangenen, schwer beleidigten Brüder, und Joab und Abisai versagten nicht. Sie sammelten sofort ihre Getreuen, der Ruf ihres Namens war Blutkitt, die Leibwache der Pleti und Kreti unter ihrem neuen Hauptmann Benaja stand bereit, ebenso die Söldner, und unbekümmert um die etwaigen Heimtückeleien in Juda wandte Joab sich entschlossen gegen Norden. Auf dem Marsche trafen sie auf Amasa und seinen Haufen. Ihre Haltung war unklar, unsicher, die Zögerung verdächtig. Joab wusste seinen Weg, kannte kein zaghaftes Überlegen. Er traf mit Amasa zusammen wie zur Beratung, grüßte, griff ihn am Bart, als ob er ihm den Kuss des Friedens geben wollte, aber sein Schwert ging immer noch gern ein und aus, wie zu der Zeit, als es Abner am Tor zu Hebron erschlug, und wieder führte es seinen Lieblingstanz auf und fuhr Amasa in die Eingeweide. Schreck und Bestürzung lähmte seine Leute. Joab ließ ihnen keine Zeit zur Überlegung. »Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich.« Der Anblick des getöteten Feldherrn konnte reizen und wankeln. Schnell wurde deshalb der Leichnam zugedeckt, von der Straße aufs Feld geschleppt. Eingeschüchtert ordneten sich die Judäer wie ein Mann unter, und Joab führte das verdoppelte Heer in Eile gegen den Feind. Seine Waagschale in der Hand der Schicksalsgöttin Bathseba aber senkte sich immer tiefer, immer hoffnungsloser. Unermüdlich jagte er Seba nach, unbekümmert, ob das Land neben ihm, hinter ihm treu war oder Abfall drohte. Seine Entschlossenheit bändigte und zähmte. Seba warf sich in die Festung Abel-Beth-Maacha. Joab, der auf die offene Feldschlacht gehofft hatte, fluchte und schimpfte entsetzlich. Aber es half nichts. Die verhasste Maulwurfsarbeit der Belagerung war unvermeidlich. Sie wühlten sich zu den Mauern hin und trieben einen Wall, fast in der Höhe des Befestigungswerkes, bis an die vorderste Bastion heran. Der Sturm stand bevor. Für die Umzingelten war die Lage bös. Auf Entsatz war nicht zu hoffen. Eine kluge Frau parlamentierte von den Zinnen her mit Joab, erwirkte das Versprechen der Schonung der Stadt im Austausch gegen Sebas Kopf. Er flog über die Mauer ins Lager der jubelnden Davidsmänner. Der Krieg war zu Ende. Noch einmal war das Reich Juda-Israel geeint und David unangefochten sein König. Ende von Abschnitt 29, gelesen von Alice Stein.